Was kommt denn jetzt? Wohin gehen wir? Oh, das ist was für meinen Opa. Mein Opa ist super. Ich nehme mein Studio hier und will mal zu. Herr Dirigent, dürfen wir mitsingen? Gespannt. Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck!